Birbirine nasıl şabaklar önemli bir hadis. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la akibetu lil muttaqin. Ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Vorige Mal haben wir also über die Heirat, als wir gesprochen haben, haben wir über Khitbah gesprochen. Und das ist das Anhalten um die Hand der Frau. Du gehst dorthin zum Vater oder zum einen anderen Wali, wenn es den Vater nicht gibt. Und sagst ihm, ich will heiraten deine Tochter oder will deine Tochter mich heiraten oder kann man da was machen. Wenn dir erlaubt wird, dass du sie siehst, dann siehst du sie inshallah. Ihr redet miteinander, dass ihr euch auf der gleichen Wellenlänge findet. Du darfst nichts verheimlichen, sie darf nichts verheimlichen, du darfst ihr nichts versprechen, was du nicht einhalten kannst, sonst wäre das offener, also offensichtlicher, wie sagt man das, Betrug, offensichtlicher Betrug. In einer Überlieferung wird erwähnt, dass Suleiman a.s. mit seinen Freunden saß und er sah, wie zwei Vögelchen also auf dem Baum herumhüpften. Oder besser gesagt, ein Spatze ist um den anderen herumgehüpft. Was ist da los? Und wie ihr wisst, Suleiman a.s. konnte die Tierensprache. Und als er gesehen hat, wie der eine Spatz um den anderen herumhüpft, das war ein Männchen, also hüpft um das Weibchen herum. Er beginnt zu lachen und sagt, wisst ihr, was der hier sagt? Er sagt dir, heirate mich. Ich werde dir ein Nest bauen, irgendwo an einem Felsen, irgendwo, keine Ahnung. Dort ist unmöglich, dass man ein Nest baut. Aber genau das Gleiche machen die Jugendlichen also. Sie lügen Mädchen an, damit sie heiraten. Sie versprechen ihnen das, die Sterne vom Himmel. Sie versprechen ihnen dies, sie versprechen das. Das sind alles Versprechen, das ist alles Amana. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Schurut, die sie dir gestellt hat, Voraussetzungen, sie sagt dir, ich will eine Dienerin haben. Ich will das. Alles, wenn diese Schurut im Koran und Sunnah halal sind, ist es eine Pflicht, dich an diese Schurut zu halten. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wie der Prophet sagt, wie sagt man das? Also ahakku shurut, also die wichtigsten shurut, die wichtigsten Voraussetzungen, oder sozusagen die, man kann nicht sagen, die heiligsten, die wichtigsten, sind die, durch welche euch diese Frauen halal wurden. Versteht ihr mich, meine Kollegen? Wenn du ihr gesagt hast, nein, das geht nicht, dann hätte ich gesagt, okay, kein Problem, dann heirate ich dich nicht. Versteht ihr mich, meine Kollegen? Du hast aber gesagt, okay, kein Problem, ich werde dir das und das besorgen. Oder ich werde das und das nicht machen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber mit der Voraussetzung, dass diese Voraussetzungen im Koran und Sunnah halal sind. Wenn sie im Koran und Sunnah verboten sind, wenn sie haram sind, offensichtlich haram, dann musst du dich nicht an die halten. Wenn sie aber erlaubt sind und sie verlangt von dir, dass du das Erlaubte lässt, nicht, dass du das Befohlene lässt. Zum Beispiel die Frau sagt, ich heirate dich mit der Voraussetzung, dass du nicht betest. Das ist ein Blödsinn. Bei dieser Sache gibt es keine. Das ist ein, dieser Vertrag im Grunde ist ungültig. Oder wenn sie zu dir sagt, ich heirate dich mit der Voraussetzung, dass du Alkohol trinkst zum Beispiel. Das ist ungültig. Aber wenn sie von dir verlangt, etwas, was erlaubt ist im Sinne, dass du es dir aussuchen kannst, in Scharia, dass sie zum Beispiel zu dir sagt, ich heirate dich mit der Voraussetzung, dass du nach mir keine zweite Frau hast. Bei dieser Sache gibt es Meinungsverschiedenheit. Die einen sagen, dieser Schart gehört zu den Schurut. Der eine Teil der Ulema sagen, dieser Schart, diese Voraussetzung, die sie dir gestellt hat, gehört zu den Voraussetzungen, die batil sind. Sie kann nicht von dir etwas verlangen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir erlaubt hat. Die anderen sagen aber, diese Heirat ist ja nicht Pflicht für dich. Verstehst du mich? Keiner hat dich gezwungen, dass du sie heiratest. Sie hat dir nur vorgeschlagen, wie wenn du ein Auto kaufst. Ich sage, ich verkaufe dir das Auto um 10.000 Euro. Die Reifen sind zwar kaputt, entweder du nimmst es oder du nimmst es nicht. Ich habe dir gesagt, was es geht. Ja? Ich will was? Ich will 10.000. Versteht sie mich, meine Frau? Das gleiche ist auch hier bei der Frau. Die sagt, ich, kein Problem, ich heirate dich, aber mit der Voraussetzung, dass du nicht eine zweite heiratest. Wie gesagt, bei dieser Sache, bei solchen Sachen gibt es Meinungsverschiedenheit. Andere Sachen, die sie verlangen kann, wie das, was ich vorhin erwähnte, sie sagt, ich will 20.000 Euro machen. Hat sie das Recht? Sie hat das Recht. Oder sie sagt, ich will eine Dienerin. Ich will, dass ich eine Dienerin zu Hause habe. Ich will nicht mit meinen Händen berühren. Ja? Ich will nicht kochen, ich will nicht, das mache ich nicht. Ich bin nicht so erzogen worden, meine Mutter hat nicht gekocht, meine Oma hat nicht gekocht. Wir haben alle Dienerin gehabt, ich will eine Dienerin. Sie zwingt dich nicht, die ist ja nicht deine Frau. Sie ist, hat sie was mit dir zu tun? Sie hat nichts mit dir zu tun. Ja, das ist so ähnlich wie ein Geschäft. Wenn du sagst, was, ich werde dir eine Dienerin besorgen, wenn du es dann später nicht machst, begehst du eine, das ist eine Sünde, das ist Betrug. Versteht ihr, mein Barakallahu? Die Ehe ist aufrecht. Dass jemand das nicht mit etwas anderes vermischt. Ja? Manche Ulema sagen, es ist erlaubt, bei solchen Verträgen, die man macht, ja? Wenn der von dir etwas verlangt, was im Islam verboten ist, dann ist es erlaubt, dass du Ja sagst, aber am Ende darfst du ihn wie sagt man das? Du musst dich nicht an den Vertrag halten, obwohl du Ja gesagt hast. Wenn ihm klar ist, dass er von dir eine Sache verlangt, die haram ist. Und wir haben ein Beispiel dafür erwähnt. Von Berira. Berira, radiallahu anha, die war die Sklavin von wem? Von Aisha. Ja? Und die war nicht die Sklavin von Aisha, sondern sie war die Sklavin von einer Familie. Und Aisha sagte, ich kaufe Berira von euch. Ich kaufe Berira von euch, von dieser Familie. Sie sagen, gut, wir verkaufen hier Berira und so viel Geld. Aber wir bleiben die Aulia. Das bedeutet, wenn ein Sklave stirbt, ja, derjenige, den die Freiheit gegeben hat, er hat einen Anteil an der Erbschaft. Ich habe jetzt einen Sklaven. Ich lasse ihn frei. Er ist ein freier Mensch. Wenn er stirbt, habe ich einen Anteil an der Erbschaft. Ich erbe ihn mit seiner anderen Familie, seinen, was weiß ich, Söhnen oder Frauen und so weiter und so weiter. Der ihm die Freiheit geschenkt hat, er hat unter anderem auch Recht, ihn zu erben. Okay? Und diese Familie sagt, wir verkaufen dir Berira. Sie sagen das zu Aisha, radiallahu anha. Aber bei uns bleibt die Wala. Solltest du Berira später die Freiheit schenken, wir werden sie trotzdem erben, sollte sie eines Tages sterben. Versteht ihr mich? Sie machen etwas, was nicht im Islam, was haram ist. Ja? Ich habe ihn freigelassen. Also bedeutet, ich bin der Salwali. Ich habe die Wala. Und nicht ihr. Die haben das Gegensatz von der Scharia. Also sie haben sich der Scharia hier widersetzt. Und Aisha fragt den Propheten zusammen. Und der Prophet zusammen sagt, nimm an, was sie dir anbieten. Aber halte dich nicht an diese Voraussetzungen. Ja? Was sagen die islamischen Gelehrten? Wenn derjenige, der dir eine Voraussetzung stellt, die haram ist, also ein Muslim stellt dir eine Voraussetzung, die verboten ist, wenn er weiß, dass das verboten ist, ja, ich komme jetzt zu dir und sage, Halas, ich bock dir 10.000 Euro. Du gibst mir in 2 Monaten 10.000 Euro 500. Ist das haram? Ich borge dir, ich leihe dir 10.000 Euro, aber mit der Voraussetzung, du gibst mir 10.500 zurück. Das ist offensichtliche Sünde. Ja? Dann sagst du zu mir, das ist haram, das sind Zinsen, das ist Riba. Ich sage, Allah, entweder nimmst oder nimmst nicht. Sagst Allah, ich nehme. Wenn der Tag kommt, dass du zurückzahlst, du gibst nur 10.000 zurück. Wo sind 500? Sagst du, wenn du Ärger machst, gehen wir vor das Gericht. Also das islamische Gericht, zum Tagut. Ja, Kufr. Na? Wenn wir zum islamischen Gericht gehen, wer hat verloren? Der die 500 will. Mit welchem Recht willst du sie? Wo steht dieser Paragraph? Da steht nur bei den Kuffar. Na? Verstehst du mich? Wenn wir jetzt hier so einen Vertrag machen und du unterschreibst, Allah, du wirst mir diese 500 geben müssen. Ich gehe zum Tagut. Und das Gesetz des Taguts, die ganze Wirtschaft ist aufgebaut auf diesen Betrug. Ja? Die Juden haben so gelebt in Medina. Die Juden waren die reichsten in Medina. Die hatten die schönsten Oasen, die schönsten, wie sagt man das, Palmen, Gärten. Ja? Versteht ihr mich? Und sie haben unter anderem ihr Geld durch was verdient? Durch Zinsen. Zinsen war eine starke Einnahmequelle der Juden. Versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Und Zinsen ist zweifellos also der größte Betrug, den es je gibt, den es je gab. Ja? Die Armen werden immer ärmer dadurch und die Reichen werden immer reicher. Verstehst du mich, Barakallahu fiik? Ich habe dir das ausgebaut, was ich sowieso nicht brauche. Ich habe weder anderes, wie sagt man das, einen anderen Business. Daher habe ich nur 5000 Euro gegeben und du musst mir 5000, 6000 zurückgeben und so weiter und so weiter. Wenn du es nicht kannst oder zu spät kommst, sage ich, kein Problem. Aber wir müssen doch dann noch dazu 1% geben. Ja? Du kannst wieder nicht, du hast mir nur die Hälfte gegeben, aber du bist jetzt zu spät. Sag, kein Problem, gib mir jetzt die Hälfte, die nächste Hälfte gibst du mir nächstes Jahr, aber da muss ich dir wieder, leider, weil du schadest mir, du hast mir geschadet. Ja? Ich habe dir mein Geld geborgt und du gibst es mir nicht rechtzeitig zurück. Ich habe dir einen Gefallen getan und du gibst es mir nicht rechtzeitig zurück, du hast mir geschadet dadurch und so weiter und so weiter. Du kommst nicht aus diesem Kredit raus. Schaut, wie viele diese angeblichen Muslime, ihr Leben in Europa ist die Hölle. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah zerstört die Bereka in Riba. Allah zerstört den Segen in Zinsen. Ja? Sobald einer sogenannter Muslim mit Anführungszeichen einen Kredit genommen hat, halas, alles geht bei ihm finanziell. Ja? Den Bahamas. Er glaubt, er denkt, was ist da los? Er versteht es nicht. Er arbeitet Tag und Nacht wie ein Sklave. Aber Kredit hat er noch. 10 Jahre hat er noch, bis er den Kredit ausgezahlt hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Warum? Er hat nicht Koran gelesen. Oder ihm wurde es gesagt, er hat nicht gehört. Bei solchen Leuten, halas, Jahl ist verbreitet. Aber was ist mit solchen islamischen Namen? Mit Leuten, die sich dem islamischen Wissen zuschreiben. Moscheen. Die meisten Moscheen wurden aufgemacht mit Zinsen. Die meisten Moscheen in Wien, diese großen Moscheen, sind aufgemacht worden mit Zinsen, mit Kredite. Die nehmen Kredit aus. Wenn du sagst, das ist Kredit, das sind Zinsen. Ja? Er hat nichts, womit er sagen kann, das ist erlaubt. Das kann er nicht. Er kann nur sagen, wenn der Zinssatz klein ist, dann ist es erlaubt. Ja? Und dafür ist aus. Ich kenne einen Koja. Fürs Haus. Fürs Haus ist erlaubt. Und für andere Sachen nicht. Ebu Hanifa sagte, wenn man im Kupfer läuft, dann kann man nehmen. Weil das ist nicht Obst. In welchem Sinne nehmen? Ja, die sagen, um den Staat zu stürzen. Darf man Kredit geben? Darul Harb. Darf man Zinsen verlangen, um den Staat zu stürzen? Wenn es um Staatsstürzen geht, diese Messiaen überspringen wir. Ja. Darüber reden wir nicht lieber. Sonst könnte man uns falsch verstehen. Oder richtig verstehen. Keine Ahnung. Allah, mein Gott. Wollen wir weiter? Die nächste Sache. Aber das zählt nicht, also dass man einen Vertrag eingeht, was für die Scharia dann nicht erlaubt wäre, mit einem Kafir oder mit einem Muslim, der in dieser Sache unwissend ist. Mit einem Kafir ist das ein Problem, weil der Kafir kennt ja nicht die Scharia. Für ihn gibt es keine Grenzen. Auch wenn er im islamischen Staat lebt? Für ihn gibt es nicht Sünde. Dass er sagt, ja, das ist... Ja, doch, muss er sich ja daran halten. Zum Beispiel, wer er muss sich an die, wäre. Nein, er muss sich an die offenen Gesetze halten. Ja? Ja, das meine ich, aber Zinsen wäre ja öffentlich. Zinsen gibt es nicht in einem islamischen Staat, wenn es zwischen dir und zwischen ihm Probleme gibt. Genau. Wegen Zinsen und das kommt vor das Gericht, dann hat er verloren. Entweder er oder du, je nachdem, wer die Zinsen verlangt. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fiik? Auch wenn du die Zinsen verlangst, verlierst du und der Kafir gewinnt. Das war nicht der. Ja. Ali radiallahu anhu, in einem also Feldzug, ist Ali radiallahu anhu ein Schutzschild vom Pferd runtergefallen. Und ein Jude hat es gefunden. Hat es zu sich genommen. Ali ist gegangen und gesagt, das ist mein Schutzschild. Ich sage, nein, das ist meins. Ich sage, das ist meins. Ich sage, nein, das ist meins. Wir gehen vor, die sind vor das Gericht gekommen. Ja? Als sie vor Gericht waren, der Richter war. Wer war der Richter? La Haula wa la Quwwata illa Billah. Nein, das war später. Omar oder Uthman? Nein. Al-Muhim, ich habe es vergessen, einer der Sahaba war Richter. Er fragt, wem gehört dieser also Schutzschild? Ali sagt mir, der Jude sagt, es gehört mir. Und Ali ist also der Ankläger. Der Anzeigenbohr. Der Kläger. Und der Jude ist der Angeklagte. Und das Gesetz in dieser Sache lautet wie der Prophet s.a.w. sagt, Al-Mudda'i alayhi al-Bayyina. Der Kläger, seine Pflicht ist Beweis. Er muss Beweise vorbringen. Wal-Mudda'i alayhi al-Qasim oder al-Halif. Und der Beschuldigte, er muss nur schwören, dass er sagt, Wallahi, das stimmt nicht. Wenn der andere keine Beweise hat, du hast keine Beweise, der braucht nur sagen, nein, stimmt nicht. Was würde der kein Muslim sagen? Trotzdem, er sagt, nein, stimmt nicht. So ist das Gesetz, Habibi. Ali Radhiallahu anhu sagt, das gehört mir. Und er sagt, okay, was sind deine Beweise, was sind deine Zeugen? Er sagt, Hassan und Hussein, die zwei sind meine Zeugen. Er sagt, geht nicht, Familienangehörige können nicht deine Zeugen sein. Ja? Also deine Söhne können nicht deine Zeugen sein. Warum? Weil sie könnten, wie sagt man das, wegen der Familien, wie sagt man das, Beziehungen, den ganzen Prozess manipulieren. Er sagt, nein, die können nicht Zeugen sein in solchen Fällen, wenn es sich um Dings handelt, um Hab und Gut. Hast du sonst einen Beweis? Er sagt, nein. Er sagt, Allah. Der Jude sagt, das gehört mir. Sagt, Allah, gehört. Und Ali radiallahu anhu kommt raus aus dem Gerichtssaal und geht nach Hause, er hat seinen Schutzschild verloren. Der Jude hat das gehört. Und er weiß 100%, dass es ihm gehört. Allah, das Gesetz ist so. Lass ihn, er soll den Schutzschild nehmen. Unsere Pflicht ist, dass wir das Gesetz befolgen. Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Allah wird ihm diesen Schutzschild nicht. Es wird kein Bereke geben in dieser Sache. Ja? Und der das Gesetz gefolgt hat, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm Bereke geben und er wird am Ende trotzdem zufrieden sein. Ja? Der Jude kommt zu Ali radiallahu anhu und sagt: Subhanallah, wie geht das? Und bezeugt und nimmt Islam an, subhanallah, wegen dieser Sache. Und so viel ich mich erinnern kann, das war Ali radiallahu anhu war unterwegs zum Kampf im Siffin. Und zu dieser Zeitpunkt war Ali selber Khalifa radiallahu anhu. Er war selber der islamische Herrscher. Er verliert gegen einen Juden. Und der Jude nimmt sich den Schutzschild und geht nach Hause. Und dann kommt er und sagt ihm, Schutzschild gehört hier. Das ist so etwas. Wo gibt es sowas, subhanallah? Kann man einen Herrscher vors Gericht bringen und ihm irgendwas, wegen irgendwas, dass du ihn richtest, wegen das ganze Geld, was er geplündert hat, ja? Und unmöglich, außer mit Waffen, so wie sie es in Ägypten gemacht haben, dass sie ihn mit Gewalt, dass sie ihn stürzen und dass sie ihn dann vors Gericht bringen. Ja? Denkt ihr, barakallahu fikum, George Bush, wird er jemals für seine Verbrechen also vor Gericht stehen? Ja. Allahu a'lam. Nein, wir reden über in dieser Welt. Ja? Schauen wir uns, ich denke nicht, weil wenn wir uns die Geschichte anschauen, seine Väter, dieser George Bush, sein Vater, ja? Und dann die anderen, die vor ihm waren, die waren alle gleiche Verbrecher und Massenmörder. Ja? Richtige Kriegsverbrecher waren das alles. Ist je jemand von denen vor Gericht gekommen? Niemals. Zum Beispiel, dieser Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, in Holland ist das, gell? Na? Ja. Alle gehen dorthin, alle Kriegsverbrecher, denn sie sich schnappen, außer amerikanische Bürger. Weil USA akzeptiert nicht dieses Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, das gilt für sie nicht. Und zweitens, sie sind verpflichtet nach Paragraph so und so, ihre eigenen Bürger vor diesem Kriegsverbrechertribunal zu beschützen und zu verteidigen. Ja? Ein serbischer Kriegsverbrecher kommt vor das Kriegsverbrecher, ein kroatischer, ein bosnischer, ein kambodschanischer und keine Ahnung. Irgendwer, der irgendwelche Leute getötet hat, kommt vor diesen, ein Amerikaner, egal wie viele Menschen er getötet hat, er kommt nicht vor das Kriegsverbrechertribunal. Niemals. Der Staat USA beschützt ihn und verteidigt ihn vor dieser Sache. Das ist unglaublich. Aber das, das alles hat mit Heirat nichts zu tun. Also, nächster Punkt. وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم فمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينقها أو يترك رواه البخاري والنسائي ومسلم Muslim überliefert einen anderen Hadith. Also, und es ist, wenn wir über Khitba reden, um Hand anhalten, ist es haram, dass du um Hand einer Frau anhältst, bei der du weißt, dass dein Bruder vor dir um ihre Hand angehalten hat. Was bedeutet das? Bruder, leiblicher Bruder? Bruder im Islam, nein, ein Muslim. Es gibt jetzt eine Schwester. Und du hast gehört, Ahmed ist gegangen, um Gespräche zu führen über das Ganze. Ja, mit ihrem Vater, mit ihr, damit sie sehen, was passiert ist. Ja? Solange er sie nicht geheiratet hat oder sie ihm Nein gesagt hat, darfst du dich nicht einmischen, bis sie nicht fertig sind. Ja? Du kommst und sagst, Ahmed, hast du was erledigt? Er sagt, aber ich warte noch auf die Antwort. Die Antwort wird in einer Woche sein, in einem Monat, in zwei Monaten, in einem Jahr. Du darfst nicht hingehen, um ihre Hand anzuhalten, solange du weißt, dass dein Bruder um ihre Hand anhält. Ist nicht erlaubt. Das gleiche gilt auch für Handel. Ich und Tahir, ich sage Tahir, schau, ich verkaufe dir mein Auto. Ja? Ich verkaufe dir mein Auto, so und so viel. Und dann mischst du dich an und sagst, halas, ich gebe dir mehr, verkauf nicht ihm, verkauf mir. Oder du kommst und sagst zu ihm, verkauf nicht ihm, ich habe das gleiche Auto und weniger Geld. Ja? Das ist haram. Du darfst dich nicht einmischen, ja? Bis wir nicht fertig miteinander sind. Entweder, wenn wir fertig sind mit dem Kauf, Verkauf, was auch immer, erst dann darfst du antreten. Bei der Heirat auch. Und das gleiche gilt noch nicht nur für den Bräutigam oder der um die Hand der Frau anhält. Das gilt auch für den Veli der Frau. Ja? Du hast eine Tochter oder Schwester und jemand kommt zu dir, um sie zu heiraten. Und du sagst, Allah, wir überlegen uns das Ganze, inshallah, ich muss noch nachdenken, sie muss noch nachdenken, ja? Und so weiter und so weiter. Ein paar Tage später kommt ein anderer Bruder. Ja? Dann sagst du ihm, tut mir leid, du kannst nicht kommen, du darfst nicht sehen, darfst mit dir nicht reden, weil wir haben noch mit einem anderen Muslim, wie sagt man das? Eine aufrechte Verhandlung. Wir haben noch was am Laufen sozusagen. Ja? Wir haben das noch, wenn wir mit ihm erledigt haben, dann kannst du etwas sagen, kannst du kommen. Ja? Sag, tut mir leid, geht nichts. Versteht ihr mich, Barakallahu fik? Erst! Nachdem sie ihm gesagt hat, okay, wenn sie ihm gesagt hat, ja, ich will dich heiraten, dann vergisst er sowieso. Ja? Aber wenn sie ihm sagt, nein, dann ruft er dich an und sagt, alles, sie hat ihn zurückgewiesen, du kannst kommen, inshallah, schauen wir uns an, was wir machen können. In deinem Fall. Verstehst du mich, barakallahu fik? Aber dass du dich einmischst, ja, zwischen deinem Bruder und einer Frau, die er heiraten möchte, ja, dass du dich da reinbringst und sagst, heirate mich, geh pfeif auf den, das ist. Ja? Verstehst du mich, barakallahu fik? Eine Sahabia kam zum Propheten Sallam, ja, und sagte zum Propheten Sallam, ja, Muawiyah will mich heiraten und noch ein anderer Sahabi namens La Hawla wa la Quwwata illa Billah. Wieso habe ich diesen Namen vergessen? Ein Sahabi kam zum Propheten und sagte, Muawiyah will mich heiraten und noch ein anderer Sahabi. Wen soll ich von den beiden nehmen? Ja? In dem Sinne, sie interessieren sich für mich, das weiß ich. Das ist zu mir gekommen, dass sie sich für mich interessieren. Ja? Wen sollte ich deiner Meinung nach nehmen? Fragt sie den Propheten. Der Prophet sagt, nimm Osama bin Zayd, vergiss die beiden. Ja? Wenn du mich schon fragst nach Nasija, dann sage ich dir, Osama bin Zayd ist der Beste. Er hat zwar nicht nach dir gefragt oder sowas, aber ich könnte mit ihm reden. Ja, ist ein guter Mann. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Das aber gehört nicht dazu. Warum? Weil die zwei haben sich nur für sie interessiert, aber keiner hat direkt etwas gefragt. Alas, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ayo. In einer anderen Überlieferung von Muslim, لا يهل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. Einen Mu'min ist es nicht erlaubt, dass er um die Hand einer Frau bis sein Bruder nicht abgelehnt worden ist. Wenn du hörst, dass er wurde abgelehnt, klar und deutlich, tut mir leid, nein. Ja? Erst dann kannst du sie fragen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Weil das wäre ungerecht. Das wäre Fitna, das wäre Fesad. Genau das gleiche machen die Kuffar. Subhanallah. La'anahumullah. Wallahi, das ist wirklich die schlimmste Sorte, die es gibt, subhanallah. Und das ist legal, das ist erlaubt. Ja? Das ist nichts. Im Islam wirst du angezeigt wegen Fitna, weil du Fesad verbreitest. Weil du Unruhe stiftest, weil du Feindseligkeit unter den Muslimen stiftest. Wenn du Kuffar nicht. Nicht nur das. Er weiß, sein Nachbar ist verheiratet, also das ist eine verheiratete Frau, hat Kinder, Familie. Er macht sich trotzdem an sie ran. Obwohl seine verheiratete Frau mit Kindern ist, er macht sich an sie ran. Ihm ist nichts heilig. Für ihn gibt es keine. Das ist ein Kafir. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber ein Muslim. Nicht einmal im Traum. Ja? Würde an eine Frau, die ihm nicht gehört, dass er sich an sie ranmacht, der Udubillah, oder, ja? Nicht einmal bei einer Frau, die nicht seine Frau ist. Ja? Die ist nicht verheiratet. Sie ist nicht die Frau von einem anderen. Aber er interessiert sich für sie. Das ist dein Bruder. Dein Bruder interessiert sich für ein Mädchen. Das bedeutet, misch dich da nicht ein. Ja? Wünsche ihm das Gleiche. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Keiner von euch ist ein wahrer Gläubiger. Keiner von euch hat den echten Iman, den wahren Iman, den kompletten Iman, bis er seinem Bruder nicht das Gleiche wünscht, was er sich selbst wünscht. Du hast ein Mädchen gesehen, oder du weißt, es gibt ein Mädchen, oder sie ging mit dir in den Kindergarten, ha? Ha? Oder du kennst ihren Bruder. Ich kann mich erinnern, mein Bruder, Hudhaifa. Hudhaifa war Sohn von Sheikh Salah. Salah al-Khalidi, einer der größten Schuhe in Amman. Ja? Er war zwar immer ein Ikhwani, bei den Ikhwan-Muslimin, aber er war wirklich einer der besten Schuhe in Amman. Wirklich. Er war ein Mufassir. Ja? Und er war unzählige Male im jordanischen Gefängnis. Und wie oft er verprügelt wurde von der Polizei, Allahu tabarak ta'ala alles. Ist ein alter Sheikh mit einem weißen Bart. Sein Sohn Hudhaifa war mit mir in der Schule. Ja? Er hat Koran studiert, so viel ich erinnern kann. Die waren von klein aus sind sie alle Kuffar, sie können alle Koran auswendig. Ja? Und dieser Hudhaifa war wirklich bildhübsch. Bildhübsch. Ja? Und ich sage zu ihm, Qiyasen alaik, tekunu ukhtuka jamila subhanallah. Ja? Qiyasen, also wenn man mit Qiyas vergleicht, also wenn man vergleicht, also durch dich kann ich mir vorstellen, dass deine Schwester urschön ist. Er lacht und sagt, ja, musst du meinem Vater gehen, ich werde dahin. Allah. Weil er hat jemanden, der ist über ihn und mit dem Rang stärker und näher an, ja, an seine Schwester. Und das ist sein Vater. Gäbe es den Vater nicht, dann wäre er für sie, natürlich, wenn er der Älteste von den Brüdern ist. Ja. Wer ist stärker als der Bruder? Der Sohn. Der Sohn ist stärker als der Bruder. Eine Frau hat einen Sohn und sie sagt, und jemand kommt, will die Frau heiraten. Wer ist derjenige, der sie verheiratet? Ihr Sohn. Weil er ist ihr stärkster Wali in diesem Falle. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Ayo. Subhanallah. Wer ist stärker, Sohn oder Vater? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Aba'ukum wa abna'ukum la tadru ayyuhum akrabu lakum naf'a. Eure Väter oder eure Söhne, ihr wisst nicht, wer euch näher steht. Vater oder Sohn? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Vater oder Sohn? Blut! Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Also. Taib. Das ist Alhamdulillah, das habt ihr verstanden. Auf jeden Fall, diese Hadithe sind alle authentisch. Ja? Von Bukhari oder von Muslim. Alhamdulillah, diese Messe ist also klar. Auf jeden Fall, aus dieser Sache können wir verstehen, es ist Pflicht eines Muslims, dass er die Rechte seines Muslims, seines Bruders, dass er sie respektiert. Ja? Und dass er sich seinem Bruder wünscht, das, was er sich selbst wünscht. Dass du sagst, Halas, er ist gegangen, will diese Schwester nehmen, Halas, möge Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, ta'ala jetzt Berke geben, dass das klappt, inshallah, dass das alles, inshallah, ta'ala, gut ausgeht und so, ich bin wurscht. So handelt ein Muslim. Aber nicht, du hast sie gesehen, du kennst sie von früher aus Kindergarten, jetzt ist sie eine erwachsene Frau, 15, 18, 20, sie ist bestimmt hübsch, schön. Ja? Und du hast gehört, dein Bruder im Islam interessiert sich für sie oder er war bei ihrem Vater, jetzt wartet er auf die Antwort und so weiter und so weiter. Ja, wie handelst du? Egal, ob sie hübsch ist oder nicht, subhanallah. Frauen sind Fitna. Der Prophet sagt, nach mir, also nach meinem Tod, die größte Fitna, ja, die größte Prüfung sind die Frauen. Subhanallah. Was machst du? Sagst du, subhanallah, sie ist schön und so, aber er war schneller als ich. Ja, was, ich werde ihn das irgendwie kaputt machen, ich werde mich da reinquetschen, irgendwie werde ich. Nein, wenn du das machst, du begehst eine große Sünde, Allah Akbar. Große Haram. Statt dass du sagst, Allah, er ist mein Bruder. Seine Ehre ist bei mir unantastbar, subhanallah. Wenn er heiratet, halas, als ob ich geheiratet hätte. So denkt ein Muslim. Wenn ein Muslim für einen anderen Muslim Dua macht, was sagen die Malaika? Die Malaika sagen Amin, Amin und die auch, und die auch. Ja? Und all das vergessen die Muslime leider, subhanallah. Sie schauen nur auf das was? Auf das Materielle. Er vergisst Allah, er vergisst die Engel, er vergisst Jannah, er vergisst Hauptsache, er heiratet ein schönes Mädchen. Ja? Er denkt gar nicht daran, wenn Allah nicht keine Bereka gibt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das ganze, der ganze Traum zerplatzt wie das Seifenglas. Taib. Aus. Wir, inshallah, diese Mas'ala haben wir. Jetzt werden wir inshallah diesen Hadith, voriges Mal haben wir ihn erwähnt, ich hoffe wir schaffen es, einige Sachen aus diesem Hadith zu erwähnen. Und zwar, an Abi Hurayra radiallahu anhu, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, tunkehul mar'atu li arba, li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fanthur li dati dini, taribat yatak. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, also in diesem Hadith überliefert von Abi Hurayra, eine Frau wird wegen vier Sachen geheiratet. Oder besser gesagt, wenn ein Mann heiratet, dann guckt er auf diese vier Sachen. Einer dieser vier Sachen bringt ihn dazu, dass er eine Frau heiratet. Ja? Wenn du eine Frau heiratest, dann wegen diesen vier Sachen. Eine Frau, entweder alle oder eine dieser Sachen. Ja? Wenn du alle vier heiratest, dann war's. Nicht alle vier Frauen. Wenn du eine Frau heiratest, die vier diese Eigenschaften hat, dann hast du Lotto. Jackpot. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Der Prophet hat gesagt, eine Frau heiratet man wegen vier Sachen. Limaliha, wegen ihrem Vermögen, wegen ihrem Reichtum. Sie ist reich, eine reiche Frau. Und wenn wir sagen, eine reiche Frau, das bedeutet, ihr gehört das Geld. Sie hat ihr eigenes Geld. Darf eine Frau im Islam ihr eigenes Geld haben? Ja. Sie darf ihr eigenes Geld haben. Und du darfst von diesem Geld nur das nehmen, was sie dir erlaubt, dass du nimmst. Ja? Du bist ein armes Fürstchen. Und sie ist eine reiche Prinzessin. Sie hat dich aber trotzdem geheiratet. Ja? Du bist noch immer ein armes Fürstchen. Ja? Warum? Weil dieses Geld gehört nicht dir. Dieses Geld gehört ihr. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt bin ich reich geworden. Ich habe eine reiche Frau geheiratet. Nein, nein. Reich bist du dann, wenn du das Geld bekommst. Ja? Wie bekommt man Geld? Wie bekommt man Geld? Kriegsbeute, verdienen durch die Arbeit, Geschenk, Erben, finden, ja? Wenn du etwas findest, zum Beispiel, du hast einen Platz gekauft, ein E-Platz, sagt man das Platz? Grundstück. Hey, ein Grundstück hast du gekauft. Und dann tust du da Buddeln und willst dein Haus bauen, auf einmal drinnen ist ein Schatz. Ein Schatz. Von diesem Schatz gibt es einen bestimmten Prozentsatz, 5%, so viel ich weiß, zahlst du an die an den also die islamische Kasse, Staatskasse. Und du bist was? Beitulmal. Und du bist Besitzer von dem Rest. Aber in diesem Fall, du hast eine reiche Frau geheiratet, du sagst, ich bin reich. Du bist nicht reich. Reich bist du erst dann, wenn sie dir etwas von diesem Geld halal erklärt hat, es dir geschenkt hat, es dir gegeben hat. Wenn du Besitzer geworden bist von diesem Geld, aber bis dahin bist du nicht Besitzer. Du musst dich noch immer um diese Frau kümmern, du musst Essen kaufen und sie muss ihr Geld nicht ausgeben. Ja? Du musst ihr Kleidung kaufen, sie muss ihr Geld nicht ausgeben, das ist nicht ihre Pflicht, das ist deine Pflicht. Du musst dir ein Haus organisieren, sie muss das alles nicht machen. Verstehst du mich, Barak? Also, ein Mann heiratet, sagt der Professor Name, der erste Grund, ein Mann heiratet eine Frau wegen ihrem Reichtum. Sie ist reich. Ja? Es ist, wie sagt man das? Meistens so, dass eine Frau ihrem Mann alles gibt. Und der Mann der Frau auch. Wenn der Mann und die Frau auf derselben Wellenlänge sind, ist das Geld niemals ein Problem für die zwei geworden. Außer sie haben keins. Das ist schon ein Problem. Aber solange sie Geld haben, egal ob das Geld dem Mann oder der Frau gehört, durch ihre gute Beziehung und die Liebe, die zwischen ihnen ist, ist das niemals eine Frage gewesen, was der Mann mit dem Geld macht oder was die Frau mit dem Geld macht. Solange die beiden sich gut verstehen und miteinander schön lieben. Schön leben, nicht lieben. Lieben, ja sowieso. Verstehen Sie mich gerade, Herr Lafiko? Ein Mann heiratet eine Frau, er ist arm, sie ist reich, sie liebt ihn, sie mag ihn, er ist gut, ein guter Mann. Sie gibt ihnen alles. Alles, was er will, kann er haben. Dieses Reichtum ist ihr sowieso egal. Wie viele reiche Frauen würden ihr Reichtum für einen guten Mann tauschen? Wallahi, die arabischen Länder sind voll mit solchen Frauen. Die ist 30, 40, Wallah, 40, 50 ist sie. Sie hat viel Geld. Sie hat ein amerikanisches Auto vor dem Haus. Sie hat vielleicht ihren privaten, wie sagt man das, Fahrer, der sie fährt und so. Aber sie hat keinen richtigen Mann. Würde sie einen richtigen Mann haben, sie würde ihnen alles geben. Sie braucht das alles nicht. Versteht sie mich, Barakallahu fikum? Viele, viele, viele Frauen in den arabischen Ländern, Saudi-Arabien, Kuwait, Emirat, sie machen Dua gegen ihren eigenen Vater. Sie ist aufgewachsen in Reichtum, im Wohlstand. Jedes Mal, wenn einer gekommen ist, um ihre Hand anzuhalten, der Vater hat gesagt, nein. Warum? Er ist nicht reich. Nicht, er ist nicht reich. Das ist einer der Gründe. Aber der allgemein, er ist meiner Tochter nicht gewachsen. Nein. Auch wenn die Tochter sagt, Vater, aber er ist gut. Er ist ein guter Mumin oder er sieht gut aus oder er ist reich wie ich. Er ist, nein. Nein. Und ihre Jahre vergehen. Sie wird 30, sie wird 35. Halas, wenn einer heiraten will, dann wird er nicht eine 30-jährige Frau heiraten. Obwohl, wenn es 15-jährige Saudi-Arabien gibt, hunderttausende 15-jährige, wieso soll ich die 30-jährige heiraten? Verstehen Sie mich, Barakallahu? In Jordanien das Gleiche. Ein Jordanier oder einer in Jordanien, unter 30 Jahren kann nicht heiraten, das ist nur im Traum passiert das. Sehr selten. Und nur bei den Brüdern, die wirklich im Islam richtig sind. Bei den meisten Bevölkerung, die heiraten nicht unter 30. Er muss seine Schule fertig machen, er muss seine Arbeit finden, er muss sein Haus organisieren. Und dann, erst dann kann er was machen, kann er heiraten. Aber ein Jugendlicher, das er heiratet, na, das ist Jahiliyyah, die haben in Islam Sachen eingeführt, die nicht zum Islam gehören. Und dann, wenn eine Frau heiratet, sie haben geheiratet. Was bedeutet heiraten? Heiraten bedeutet, ich verheirate dich mit meiner Tochter so und so. Und du sagst, ich akzeptiere. Zwei Zeugen sind da, die das alles bezeugen. Und Allah ist der beste Zeuge. Mehr ist so und so viel, denn du aushändigst, wann ihr euch ausmacht, dass du ihn aushändigst. Entweder gleich sofort oder in der ersten Hochzeitsnacht oder sobald ihr euch gesehen habt, oder danach, oder einen Monat später. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das passiert. Aber die Frau bleibt trotzdem ein Jahr bei ihren Eltern noch, ja? Und du bleibst bei deinen Eltern noch ein Jahr. Du hast geheiratet, ein Jahr musst du warten, bis die Frau bei dir ist. Das ist sowas von lächerlich. Das ist deine Frau, das ist haram, Sohn. Wallahi. Hat ihr Vater ja gesagt? Hat sie ja gesagt? Hast du Zeugen gehabt? Ja. Hast du auch akzeptiert? Ja. Allah, es geht, schnapp dir die Frau. Egal was passiert, vor jedem Gericht, das ist deine Frau. Verstehen Sie mich, Barakallahu? Er wartet ein Jahr. Und irgendwie, sie treffen sich schon, sehen sich, sie ist jetzt eine Frau. Aber, weißt du, deswegen, du musst dieses eine Jahr einrechnen, dass du das ein Jahr vorher machst. Du sagst, ja, ich wollte sowieso nächstes Jahr heiraten, dann kommt sie auf das Gleiche. Hasbunallah, meine Kinder. Wali hasabiha. Und wegen ihrer Abstammung, ihr Stamm ist sehr groß, sehr stark. Ja? Wenn du eine Frau aus diesem Stamm heiratest, ja, wirst du auch stark werden. Werden deine Kinder auch stark werden. Sie ist aus einem guten Stamm. Frühere Problematiken, die es gab, ja, zwischen den Stämmen, können auf diese Art und Weise geschlichtet werden. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat eine Frau in einem Kampf gefangen genommen. Dann hat er ihr angeboten, dass er sie freilässt, und er heiratet sie, alaihi salatu wasalam. Und sie hat akzeptiert. Der Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet. Sie war eine Gefangene. Der Prophet hat sie befreit und hat sie gleich geheiratet. Ihre ganzen Familienangehörigen waren Sklaven der Sahaba. Die Sahaba haben gesagt, Allah, wir befreien sie alle. Wir wollen ja nicht, dass die Familie der Frau des Propheten unsere Sklaven sind. Haben ihre ganzen Stamm, alle Familienangehörigen haben sie befreit. Haben gesagt, Allah, geht nach Hause. Ihr könnt eure Familien alles mitnehmen, sie wollen nichts von euch. Sie ist die Familie des Propheten, also so, man kann auch sagen, auch die Familie des Propheten. Ja? Wie sagt man das? Sie sind Familienband oder Familien, wie sagt man? Nein, sie sind verschwiegert. Ja? Verschwiegert. Verschwiegert, ja? Ja. Verschwiegert, oder? Verschwiegert. Wie auch immer. Ja? Das sind die Schwager des Propheten, oder wie kann man das nennen? Die Familie des Propheten ist mit denen verschwiegert oder so. Ja? Ja? Das ist auch einer der Gründe. Zum Beispiel, jemand kommt und sagt, Talas, sie ist die. Sie ist aus der Familie des Propheten und sie hat auch einen Stammbaum. Ja? Ist schon was. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn sie von Ahlul Bayt ist, sie ist von der Familie des Propheten, sie ist Nachkommen von Fatima. Ja? Bintu Rasulillahi sallam. Was? So eine Frau lässt man nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber auch wenn sie von Quraysh ist, ja? Auch wenn sie von Quraysh ist, wenn sie von Quraysh ist, aber keine Muslima oder keine gute Mu'mina, eine andere Mu'mina, die eine aufrechte, bessere Mu'mina ist, ist natürlich besser als sie, auch wenn sie von Quraysh ist. Das ist hundertprozentig so. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Einer, der Allah subhanahu wa ta'ala treu dient und dem Propheten alaihi salatu wasalam gehorcht, so einer ist besser, auch wenn er irgend so ein befreiter Sklave ist irgendwo am Ende der Welt, er ist besser als ein Quraysh, der sich nicht an die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala, der sie missachtet. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa li jamaliha. Die dritte Sache, wieso man eine Frau heiratet, ist ihre Schönheit. Sehr klar. Ja? Du heiratest eine Frau, ausgerechnet sie, weil sie so besonders schön ist. Ja? Da muss ich nicht, wie sagt man das, viel erklären, weil die meisten heiraten in unserer Zeit eine Frau wegen der Schönheit. Ja? Das erste, es sind viele, die heiraten Frauen, die reich sind. Oh, sie hat Geld, die wird mir ein Auto besorgen, sie wird mir Visum machen, ich bekomme über sie Staatsbürgerschaft, ich werde mir ein Haus bauen und so. Ich kenne so einen zum Beispiel, sondern ich sage lieber nicht, wie sagt man das? Den Namen. Der Name ist sowieso nicht, aber meine Meinung über ihn auch nicht. Eine Kafira hat viel Geld geerbt von den Eltern. Die Eltern sind, keine Ahnung, getötet worden, serbische Mafia, keine Ahnung. Ja? Sie hat viel Geld geerbt. Was macht dieser Typ? Angeblicher Muslim. Er nimmt sich sie als Frau, Freundin, keine Ahnung was. In ein paar Monaten, er fährt einen Porsche. Er hat den Schrott gefahren. Dann kauft er sich ein M3. Der hat den Schrott gefahren. Dann kauft er sich ein S4 oder S6, keine Ahnung, diese lauter solche Rennwagen. Er hat sie alle zu Schrott gefahren. Ja? Und er war mit ihr, solange sie Geld hatte. Wenn das Geld weg ist, als das weg Geld ausgegangen ist, keine Ahnung, ob er noch mit ihr ist oder nicht. Uninteressante Sache. Aber viele von euch wissen, um wen es sich handelt. Viele. Ey, Vater ist Hodja. Wallah, ihr rechter Hodja. Einer der berühmtesten Hodjas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So was gibt es auch. Ja, eine Frau heiratet man auch wegen Jamal, wegen ihrer Schönheit. Und das ist in unserer Zeit der wichtigste Grund. Du heiratest eine Frau, weil sie schön ist. Die ist egal, welche Religion sie hat. Ob sie Serbin ist, oder Kroatin, oder Bosnierin, oder ob sie Amerikanerin oder Mexikanerin oder was weiß ich was ist. Hauptsache, sie ist schön, sie ist die Schönste. Das ist der Grund, wieso die Leute Frauen heiraten. Ja? Wie viele sogenannte Muslime haben Kafirat geheiratet? Ja? Wie viele? Muslim heiratet Kafirat. Ihm ist wurscht, welche Religion ist. Hauptsache, sie ist schön. Er liebt ihre Schönheit. Ja? Aber er ist wirklich so blöd. Er denkt nicht daran, dass diese Schönheit eines Tages weg sein wird. Wie das so üblich ist bei den Menschen. Ja? Die Schönheit wird eines Tages weg sein. Ja? Wenn sie keine Religion hat, was? Dann machst du dich auf etwas gefasst. Aber wenn sie keinen Dien hat, ja? Wie ist es dann wirklich einer mit Dien, dass er eine Frau ohne Dien heiratet, ganz besonders in unserer Zeit? Ja? Weil wenn jemand sagt, ja, was war damals? Die damaligen Kuffar, die Christen zum Beispiel, ein Christenstaat. Ja? Österreich ist kein Abendland in Christenhand. Das ist atheistisch. Ja? Atheistisch? Nein. Die meinen Abendland in Christenhand, also Europa in den Hand von Christen und nicht von den Türken. Ja, das meinen sie damit, Ausländer raus. Das ist das Motto von FPÖ. Das war überall dieses gestanden auf den Straßen, so Reklame, Abendland in Christenhand. Aber das sind keine Christen. Ja? Die Christen, die damals regiert haben, die Kirche, die regiert hat, sie hat Unzucht nicht erlaubt. Unkeusches Benehmen auf der Straße, das war verboten. Irgendwelches, wie sagt man das, dass du dir irgendwas anziehst und so weiter. Bei Christen ist das alles verboten, dass du dich, wie sagt man das? Unzüchtig. Echt? Unzüchtig ist der richtige Ausdruck. Unzüchtig, dass du dich benimmst, dass du lebst, dass du, war verboten. Das war nicht, die Kirche war eh, die Frauen waren erzogen, die Frauen hatten eh. Aus Palästina, ja? Alte Fotos, Juden an der Klagemauer. Ihre Frauen sind alle bedeckt, Allahu Akbar. Wallahi, alle Frauen sind bedeckt mit langen Kopftüchern. Ja? Und die Männer haben alle lange Mäntel bis unter die Knie. Am langen Bart. Die Leute haben, subhanallah. Schaut euch die zum Beispiel, es gibt diese, man nennt sie die Extremisten, also Christen in den USA. Ihre Frauen gehen auch nicht auf die Straße ohne Kopftuch. Ja? Und ihre Männer haben auch Bart. Sie werden immer so, es werden Witze über die gemacht und so, das werden altmodische Leute und so, wie heißen die? Amish, ja. Oder die Hutterer, das sind alle solche. Ja, die haben bestimmte Regeln, die sie aus ihrer Religion gelernt haben und sie befolgen sie, egal was ist. Das. Aber die heutigen sogenannten Christen, bei denen gibt es keine Regeln. Gibt es Regeln bei denen? Nein, keine Regeln, das ist wie Dschungel. Jeder macht, was er will. Schau, das ist. Was heißt da Regeln? Alles erlaubt. Und sobald jemand kommt und dir Sachen verbieten möchte, oh, das sind Terroristen, Extremisten, das sind. Ja, alle wehren sich. Was habe ich gesagt, Uli Jimani? Eine Frau heiratet man wegen ihrer Schönheit. Ja? Wegen ihrer Schönheit. Und Uli Diniha und wegen ihrer Religion. Man heiratet eine Frau wegen ihrer Religion. Und Wo die Diener und man hat eine Frau wegen ihrer Religion. Was sagt der Prophet Sallam? Fadfar bidat ad-dini talibat yadak. Deswegen schau, oder achte darauf, dass du die mit der Religion heiratest. Der Prophet Sallam hat mit dieser letzten Aussage alle diese drei Möglichkeiten ausschließen, dass du alles wegen ihrer Ehe, wegen ihrem Vermögen, lass das. Wegen ihrer Abstammung, lass das. Wegen ihrer Schönheit, das ist alles Sachen, die die vergänglich sind. Die viel Geld hat. Und du heiratest sie. Was glaubst du, wie wird sie sich mit dir, die wird dich behandeln, als wärst du ihr Sklave. Sie wird dich behandeln, als wärst du ihr Fahrer, ihr Kutscher. Sie wird dich herumkommandieren. Weil sie hat das Geld und du bist ein armes Würstchen. Sie hat gelebt wie eine Prinzessin. Sie war die das Sagen hat. Und das Gleiche wird auch hier bleiben. Sie ist reich. Egal, wenn du irgendwas machst, sie sagt erst, ich bin unabhängig von dir. So ein armes Würstchen. Ja, was ich sage, sonst. Gibt es kein Abendessen. Sonst gebe ich dir kein Taschengeld. Und die aus einem, aus einer starken Abstammung ist, sie könnte dir jederzeit, wie sagt man das, Probleme machen. Sie kann jederzeit sagen, dich erniedrigen. Was bist du? Du bist irgendeine Pfeife. Was bist du? Wie viele deiner Väter kennst du? Du kennst deinen Vater, deinen Großvater höchstens. Aber ich bin Stamm aus einer starken Familie. Schau, wie viele Stammesangehörige wir haben. Schau, unser Dorf. Wie viele sind wir? Wir sind 10.000. Wie viele seid ihr? Einer lebt in Deutschland, einer lebt in irgendwo dort. Was ist? Sie ist aus einem starken Stamm, starke Familie, ein berühmter Name. Harbi, Zahrani, Mutairi, Utaibi. Sagst du, Allahu Akbar, alles Namen von Mujahideen. Und von wo bist du, sagst du, ich bin Iksada, keine Ahnung. El-Gharib. Du bist ein Fremder, bist von irgendwo gekommen. Vom Himmel. Oder wenn irgendwas ist, du sagst irgendwas, ich sag, kein Problem. Hallo? Kommen gleich 10 Brüder da. Die ganze Familie, die ganzen Onkel bis hier bewaffnet. Du hast einen starken Stamm. Deswegen sagt der Professor immer, heirate du die mit der Religion, die Din hat. Teribet Yedak. Bedeutet, dass du deine Hände mit Staub, mit Turab, Erde. Mit Erde, ja, mit Erde, Turab. Mit Erde, dass du sie mit Erde so. Das ist so gekommen, Die Araber benutzen das Teribet Yedak im Sinne der Dua. Dass du wirst von Fakr verschont, von Armut verschont und dir wird es gut gehen. Und wenn du die Frau mit der Religion heiratest, das ist die beste Auswahl. Bereke. Aber es ist also in Form von Dua gekommen. Aber die Araber benutzen das so, aber sie meinen damit Al-Hath. Al-Hath bedeutet anspornen, ermutigen, dass er dich ermutigt, dass du das machst. So eine musst du heiraten. Das ist die richtige Wahl. Weil alle diese drei Sachen sind vergänglich. Und man kann sie nicht nur missbrauchen. Sehr wohl kann man sie missbrauchen. Die Schönheit kann die Frau missbrauchen. Sie ist so schön, und sie guckt immer auf dich von oben. Allahs. Und sie weiß, du rennst ihr nach wie ein kleiner Pudel. Wirklich, wie ein kleines Hündchen. Wenn du sie siehst, sie ist so schön, du fällst. Allahs, in Trance. Allahs. Wenn du ihre Augen siehst, ihr Gesicht, ihre Zähne, wenn sie dich anlächelt, egal was sie von ihr verlangt, du sagst, Habibati, ich mach alles. Sie macht dich kaputt durch ihre Schönheit. Aber diese Schönheit wird eines Tages vergehen. Und dann bleibt. Und nicht nur das. Wenn sie schön ist, bedeutet das auch gleichzeitig, dass sie klug ist? Nein. Sie ist bildhübsch, aber dumm wie Stroh. Wirklich. Dumm, extrem dumm, aber hübsch. Sie ist jung, schön und, und dumm. Wenn sie alt wird, dann wird sie hässlich, alt und dumm sein. Was hast du? Du hast eine dumme Frau geheiratet. Ihre Schönheit ist schon weg. Deswegen schau, dass du die Frau heiratest, die mit dem Deal, mit der Religion. Weil mit so einer Frau gibt es keine Probleme. Wallahi, eine Frau, die deine Ehre beschützt, die dich unterstützt. Ihr habt es zwischen euch, gibt es ein Gesetz. Ein Gesetz, das gerecht ist, Koran und Sunna. Wenn sie dir sagt, sagt Allah, Tabarik wa ta'ala und der Prophet, sofort ist das Problem gelöst. Oder wenn du ihr das sagst, ist das Problem sofort gelöst. Ja? Aber wenn der Mann, seine Religion ist wackelig und bei der Frau ist die Religion wackelig, gibt es immer ein Problem. Und es gibt nie Lösung. Sogar bei Leuten, die aufrechte Mu'minin sind, ja? Mann und Frau, wenn sie sich wegen anderen Gründen nicht verstehen, ja? Sie gehen auseinander in Frieden, auf schönste Art und Weise. Es klappt nicht. Ja? Es wird nicht Krieg geführt. Es werden nicht Zähne rausgeschlagen oder Rippen gebrochen. Ja? Wie viele, dass jemand nicht kommt und sagt, ja, die Männer, es gibt auch viele Frauen, die ihre Männer getötet haben. Frau sticht ihren Mann nieder. In meiner Stadt, ich kann mich erinnern, ein Mann betrügt seine Frau, sie nimmt und bereitet für ihn vor heißes Öl. Und er kommt in der Nacht betrunken, sie hat Öl heiß gemacht und ins Gesicht krepiert wie eine Ratte. Ey, eine gefährliche Frau. Versteht ihr mich, Barakalafikum? Sie verstehen sie nicht. Sie greifen sich sofort in die Haare. Oder er macht ihr Zulm oder sie macht ihm Zulm. Aber im Islam nicht. Ein aufrechter Mu'min und ein aufrechter Mu'minah. Es kann nicht zu Problemen kommen. Wir verstehen uns nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Trennen Sie sich auf die schönste Art und Weise. Verteidigung wie Islam. Halas. Scheidung auf schönste Art und Weise. Ohne Streit, ohne Schimpfen, ohne. Ja? Sie benutzen ihre Religion. Sie benutzen ihren Verstand. Und das Gesetz, das Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. In diesem Gesetz Gottes, der Barakat Allah, ist nur Gerechtigkeit und nur Frieden, Frieden der Seele und Frieden unter den Menschen, subhanallah. Kein Streit, kein Problem. Aber sobald einer der beiden, Mann oder Frau, sobald sie die Religion, das Gesetz Allahs vernachlässigen, aus. Sofort einer von den beiden ist Salim und der andere ist Maslum. Manchmal ist der Mann Salim, manchmal ist die Frau Salim. Und es ist immer so gewesen, hasbunallah. Wir nehmen den Kind. Deswegen schau du, dass du die Frau heiratest mit der Religion. Jemand wird kommen und fragen, ja, wir leben in einer Zeit, die Frauen, ich selber musste jahrelang recherchieren, studieren, Religion lernen, damit ich lerne das, was die Menschen vergessen haben. Es gab, ich bin nicht in einer islamischen Familie aufgewachsen, dass man mir Akida beibringt. Ich bin aufgewachsen in einer Europäerin, ein Jahil. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt eine Frau finden, die im Tauhid aufgewachsen sind, ist halas. Dann musst du schauen, dass du bei den Brüdern nachguckst, dessen Töchter im Islam erzogen worden sind. Wenn das nicht funktioniert, dann dass du eine Frau heiratest, die schon eine Muslima ist, ihre Akhida, ihr Menhaj ist nicht, wie sagt man das, hundertprozentig, aber sie ist eine Muslima. Dass mir nicht jemand kommt und sagt, was ist mit der Sufi-Muschlika? Nein, nein, die ist nicht, überhaupt nicht Muslima. Wenn sie Eigenschaften von Sufis hat, aber sie begeht keinen Schirk, sondern es gibt Bid'a bei ihr und so weiter, aber keinen Schirk, in dem Sinne, dass sie ihre toten Schluch ruft oder irgendwie Allah anbetet, wo Yasin Billah, dann kannst du da schauen, dass du da einen Kompromiss machst, dass du dich mit ihr vorher besprichst und sagst, schau, es gibt da bestimmte Sachen, auf die ich achte, dass die Frau in dir, wie sagt man das, einen seriösen Mann sieht, dass die sieht, dass Allahs Gesetz das Wichtigste bei dir ist. Ja? Und dass du nur eine Frau heiratest, die Allahs Gesetz respektiert. Ja? Weil wann hat die Frau aufgehört, ihren Mann zu respektieren? Ja? Wenn sie eine gute Mu'mina ist. Oder wenn sie allgemein eine Muslime ist. Sie hat aufgehört, ihren Mann zu respektieren, dann, wenn sie gesehen hat, dass er selber mit den Gesetzen Allahs spielt. Das will er mir jetzt da predigen und der ist selber einer, der ständig große Sünden begeht oder noch mehr als das, wir Yasin Billah. Verstehst du nicht, Barakalafikum? Die Frau war das. Aber wenn die Frau sieht, dass du ein guter Mu'min bist und das ist, du kannst überall nachlassen. Überall. Ich lasse überall nach. Kein Problem. Überall kann ich nachlassen. Aber bei Halal und Haram, da kann ich nicht nachlassen. Das ist eine Sache, bei der erlaube ich nicht einmal, dass mich die Frau fragt. Wenn sie mich fragt, ja? Kann es schon donnern. Ja? Wenn sie mich bei Sachen fragt, Halal und Haram, ob man da irgendwas bei dieser Sache donnert. Ja? Bei allen anderen, kein Problem, ich lasse nach. Wollen wir reisen? Halas, reisen wir, kein Problem. Kaufst du mir das? Kein Problem, wenn wir Geld haben auch. Willst du alle weltlichen Sachen? Ich lasse nach, ist kein Problem, inshallah. Aber religiöse Sachen, da gibt es kein Nachlassen. Wenn du so mit deiner Frau, wenn du dich umgehst, wallahi, sie wird dich respektieren. Und sie sagen, Allah, das ist ein Mann, dem Allah, dem die Religion nicht egal ist. Ja? Aber sobald die Frau sieht, alles, das ist irgend so ein Image. Ja? Es ist modern, heutzutage Bart zu haben, ein bisschen auf Terrorist zu spielen. Ja? In einem Jahr, wenn sie dich so richtig durchgequetscht, weich gekocht haben, wir das See verlassen, dann können wir wieder nach Istanbul fliegen. Wo ist das Meer? Istanbul? Antalya. Antalya. Fahren wir wieder Antalya oder Bodrum oder was weiß ich. Kein Problem. Ja? Lass mir ein bisschen. Lass ihn, inshallah. Lass ihn sein. Er hat nichts in seinem Leben erlebt. Lass ihn die Hosen ein bisschen kürzen. Lass ihn ein bisschen Tekbir schreien, mashallah, baden, so. Er wird das nicht lange aushalten. Ich werde schon etwas für ihn vorbereiten. Ja? Ein paar Jahre später. Wer folgt wem? Die Frau der Mann oder der Mann der Frau? Der Mann hat der Frau gefolgt und ist ihr Manager gegangen. Manager Richtung, keine Ahnung wohin.